Erster Salomo baute 13 Jahre an seinem eigenen Haus. Er machte es ganz fertig. Zweiter, er baute das Waldhaus. Es war sehr groß und hoch. Es hatte viele Säulen aus Holz. Dritter, das Dach war aus Holz. Es gab viele kleine Räume auf den Säulen. Vierter, es gab Fenster in drei Reihen. Die Fenster waren genau gegenüber. Fünfter, alle Türen und Fenster waren eckig. Sie waren aus Holz gemacht. Sechster, er baute eine Halle mit Säulen. Sie war 50 Ellen lang. Siebter, er baute einen Raum für seinen Thron. Dort sprach er Recht. Achtes, sein eigenes Wohnhaus war ähnlich gebaut. Er baute auch ein Haus für seine Frau. Neunter, alle Häuser waren aus teuren Steinen. Die Steine waren glatt gesägt. Zehnter, die Steine im Boden waren sehr groß. Sie waren 8 oder 10 Ellen lang. Elfter, oben waren auch teure Steine und Holz. Alles war genau gemessen. Zwölfter, der Hof hatte Mauern aus Stein und Holz. Er sah wie der Tempel aus. Dreizehnter, König Salomo schickte Boten zu Hiram. Hiram kam aus der Stadt Tyrus. 14. Hirams Mutter war eine Witwe. Sein Vater arbeitete mit Bronze. Hiram war sehr klug. 15. Er machte 2 große Säulen aus Bronze. Eine Säule war sehr hoch. 16. Er machte 2 Köpfe für die Säulen. Die Köpfe waren aus Bronze. 17. Er machte Netze für die Köpfe. Die Netze waren wie Ketten. 18. Er machte viele Früchte aus Bronze. Er hängte sie an die Netze. 19. Die Köpfe auf den Säulen sahen wie Blumen aus. Sie waren sehr schön. 20. Es gab noch mehr Früchte an den Säulen. Es waren 200 Stück. 21. Er stellte die Säulen vor den Tempel. Er gab ihnen Namen, Jachin und Boas. 22. Oben auf den Säulen waren Blumen. So wurden die Säulen fertig. 23. Er machte ein großes Becken aus Bronze. Es war rund und sehr groß. 24. Unter dem Rand waren kleine Figuren. Sie waren aus Bronze gegossen. 25. Das Becken stand auf 12 Rindern aus Bronze. Die Rinder schauten nach außen. 26. Die Wand vom Becken war dick. Der Rand sah wie eine Blume aus. 27. Er machte 10 Wagen aus Bronze. Die Wagen waren eckig und hoch. 28. Es war so gearbeitet, die Wagen hatten Platten an den Seiten. 29. Auf den Platten waren Löwen und Rinder. Es gab auch Engel und Blumen. 30. Jeder Wagen hatte 4 Räder aus Bronze. Die Achsen waren auch aus Bronze. 31. Oben auf dem Wagen war eine Öffnung. Die Öffnung war rund. 32. Die Räder waren unter den Platten. Jedes Rad war groß und stark. 33. Die Räder sahen wie Räder von Wagen aus. Alles war aus Bronze. 34. An den Ecken waren Halter. Die Halter gehörten fest zum Wagen. 35. Oben auf dem Wagen war ein kleiner Rand. Er hielt das Becken fest. 36. Er malte Engel, Löwen und Bäume darauf. Überall waren auch Blumen. 37. So machte er alle 10 Wagen. Alle sahen genau gleich aus. 38. Er machte 10 Becken aus Bronze. In jedes Becken passte viel Wasser. 39. Er stellte 5 Wagen rechts auf. Die anderen 5 stellte er links auf. 40. Hiram machte auch Töpfe und Schaufeln. Er machte alle Arbeiten für Salomo fertig. 41. Er machte die 2 Säulen. Er machte die Köpfe und die Netze. 42. Er machte 400 Früchte für die Netze. Alles war aus Bronze. 43. Er machte die 10 Wagen. Er machte die 10 Becken darauf. 44. Er machte das große Becken. Er machte die 12 Rinder darunter. 45. Er machte Töpfe, Schaufeln und Schalen. Alles war aus glänzender Bronze. 46. Der König ließ alles im Tal gießen. Die Erde dort war gut dafür. 47. Es waren sehr viele Sachen. Salomo wog die Bronze nicht. Es war zu viel. 48. Salomo machte auch Dinge aus Gold. Er machte den Altar und den Tisch. 49. Er machte die Leuchter aus reinem Gold. Er machte auch goldene Blumen. 50. Er machte Schalen und Messer aus Gold. Sogar die Türen hatten Gold. 51. So wurde die Arbeit am Tempel fertig. Salomo brachte das Silber und Gold hinein.